Sie sich nieder, bis das der Jäger kam, bis das der Jäger. Gebt acht auf eure Füße, gebt acht auf eure Schuhe und sehet den fleißigen Waschfrauen zu. Sie waschen, immer zu. Sie waschen, immer zu. Gebt acht auf eure Füße, gebt acht auf eure Schuhe und sehet den fleißigen Waschfrauen zu. Sie hängen immer zu. Sie hängen immer zu. Gebt acht auf eure Füße, gebt acht auf eure Schuhe und sehet den fleißigen Waschfrauen zu. Sie plätten immer zu. Sie plätten immer zu. Gebt acht auf eure Füße, gebt acht auf eure Schuhe und sehet den fleißigen Waschfrauen zu. Sie klatschen immer zu. Sie klatschen immer zu. Gebt acht auf eure Füße, gebt acht auf eure Schuhe und sehet den fleißigen Waschfrauen zu. Sie tanzen immer zu. Sie tanzen immer zu. Viele Wille hinter Schiede hält der Wettermann auf sein. Strümpfe. Er hat ein schwarz-weiß Röcklein an und trägt auch rote Strümpfe. Fängt die frische Schwachwaffe, klappert lustig, klappeti-klapp. Das hab ich erraten. Auf eine Baum, ein Kuckuck, simsalabim, baba, saladu, saladim. Auf eine Baum, ein Kuckuck, saß. Da kam ein junger Jäger, simsalabim, baba, saladu, saladim. Da kam ein junger Jäger, saß. Der schoss den armen Kuckuck, simsalabim, baba, saladu, saladim. Bleib stehen, bleib stehen. schütteln sich, sie werfen die Beine hinter sich, sie klatschen in die Hand. Die Beine sind verwandt. Sie rütteln sich, sie schütteln sich, sie werfen die Beine hinter sich, sie klatschen in die Hand. Die Beine sind verwandt. Schwarz, schwarz, schwarz ist alles, was ich hab. Kleider, weiß, weiß, weiß ist alles, was ich hab. Darum blick ich alles, was so weiß ist, weil mein Schatz ein Müller ist. Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider, bunt, bunt, bunt ist alles, was ich hab. Darum blick ich alles, was so bunt ist, weil mein Schatz ein Thank you.